Das Wort für heute. Hallo, liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem 5. Buch Mose, 18. Kapitel, Vers 15 bis 20. Der Herr, euer Gott, wird einen Propheten wie mich einsetzen, den er aus eurem Volk erwählt. Hört gut auf alles, was er euch sagt. Genau darum habt ihr den Herrn, euren Gott, gebeten, als ihr euch am Sinai versammelt hattet. Wir wollen nicht mehr die Stimme des Herrn, unseres Gottes, hören und nicht mehr dieses gewaltige Feuer sehen müssen, damit wir nicht sterben. Da sprach der Herr zu mir: Sie haben recht. Ich will einen Propheten wie dich einsetzen, den ich aus ihrem Volk erwähle. Diesem Propheten werde ich meine Worte in den Mund legen, und er wird dem Volk alles sagen, was ich ihm auftrage. Ich selbst werde jeden zur Rechenschaft ziehen, der nicht auf meine Worte hört, die dieser Prophet in meinem Namen verkünden wird. Jeder Prophet aber, der sich anmaßt, in meinem Namen zu sprechen, obwohl ich es ihm gar nicht aufgetragen habe, oder der im Namen anderer Götter redet, muss sterben. Gott segne dieses Wort. Wahre und falsche Propheten. In diesem Vers hier oder diesem Passage hier aus dem 5. Buch Mose erlernen wir mehr über wahre und falsche Propheten. Und was nun hier passiert ist, dass die Israeliten dann zu der Zeit mit Mose ihn bitten, den ersuchen, ja anflehen, dass er einen Prophet einsetzt. Denn sie waren da im Heiligen Berg, sie waren dann vor dem Heiligen Berg versammelt. Und das war also ein flammender Berg, und sie konnten das nicht aushalten, denn zu der Zeit war der Heilige Geist auch noch nicht in die Herzen der Menschen gekommen. Und somit haben sie dann eben Moses gebeten, Gott zu fragen und um Hilfe, dass er eben einen Propheten, also der dann im Namen Gottes spricht und auch Gottes Wahrheit durch den Propheten, durch ihn dann, also Moses, dann auch spricht. Und worauf kommt es jetzt hier an? Hier lernen wir, dass eben auch falsche Propheten dann in die an ja kamen und dann falsch gesprochen haben, also nicht Gottes Wort gesprochen haben, sondern ihre eigenen Interessen verfolgt haben und ja letztendlich diabolisch, also von dem Teufel dann beeinflusst wurden und dann Falschheiten, ne? Falsches, das Wort Gott verzerrt haben oder gar nicht in Gottes Namen gesprochen haben. Und das ist ganz wichtig, dass wir das sehen, dann eben, wo der Jesus Christus kommt, Jesus Christus als Gott im Fleische, eben als Gott ist dann Mensch geworden, durch ihn und durch Jesus Christus. Und auch zu der Zeit dann nach seiner Kreuzigung und seiner Auferstehung und auch der Himmelfahrt, also Christus Himmelfahrt, auch nachdem uns den Heiligen Geist dann geschickt hat, waren falsche Propheten immer wieder ein Problem, womit dann die junge Kirche nach Jesus Christus zu tun hatte. Da lest ihr das in der Apostelgeschichte nochmal nach. Jede Menge falsche Propheten. Und Peter, der Apostel Petrus und auch Paulus, die hatten so viel zu tun mit diesen Sachen. Und auch in den Briefen lernt ihr immer wieder, Paulus' Briefen vor allem, dass da ja viele falsche Propheten waren. Und da ist es also wichtig, dass ihr ins Wort geht und selber die Bibel lest. Lest die Lutherbibel 1984 durch, nehmt die. Dies ist gut. Und hier natürlich die, wo ich es gelesen habe, die Neues Leben, die Bibel, Neues Leben, Bibel, ist super. Das ist dann paraphrasiert auch gut. Aber haltet euch da an Gottes Wort und lasst euch nicht beirren von falschen Propheten oder Leute, die vorgeben, in Gottes Namen zu sprechen, aber gar kein Interesse haben und deren Herzen überhaupt nicht Gott zugewandt sind, sondern abgewandt. Hütet euch davor, ja? Seid also wachsam. Und da hilft euch das, dass ihr selber ins Wort geht, jeden Tag und in eurer persönlichen Beziehung mit Jesus Christus wächst. Und dann könnt ihr zwischen wahr und falsch und auch gut und böse mehr und mehr unterscheiden. Und das ist die Einladung, ja. Geht da auch wieder den Epheserbrief, 6. Kapitel, 10, Vers 10 bis 20. Lest das doch mal nach, worauf es ankommt, die spirituelle Natur der Dinge. Paulus schreibt dann auch sehr, sehr viel, dass Menschen eben nicht unsere Feinde sind, sondern eben der Satan. Er ist unser Feind und er steht dann immer hinter allem Bösen. Und das wird dann nochmal ausgedrückt. Also lest das nochmal nach und ja, geht in die Bibel rein jeden Tag und wachst in eurer persönlichen Beziehung mit Jesus Christus. Und lieber Jesus, wir danken dir hier für dein Wort, dass du uns Hinweise gibst über wahre und falsche Propheten. Und wir beten, dass alle Menschen zu dir kommen, als reue Sünder und in dein Wort gehen und dann du ihnen hilfst, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Was ist wahr, was ist falsch? Das geht nur durch dein Wort, in und durch dich, in unserer persönlichen Beziehung zu dir. Und das beten wir, dass du uns hilfst durch die Kraft und die Person des Heiligen Geistes. Und wir beten dies in deinem heiligen Namen. In Christus Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.